Ich hab Gucci-Taschen, Haute Couture. Ich hab Louis-Sachen, Haute Couture. Ich bin shoppen an der Côte d'Azur und ich kann nicht hinfallen, denn ich bin zu fly dafür. Wir turnen ab, 100.000 Klicks in einer Week. Ich hab's geschafft, we made it. Ich bin new school, und ich fick ne Bitch, denn ich bin zu cool. Der Shit ist revolutionär. Du sagst, ich bin schlecht, Homeboy, I don't care. Denn ich bin kein Care-Mann. Mein Portemonnaie wird leerer wie Studenten für das Lehramt. Das hast du gut erkannt. Swagger, Swagger, Swagger, Swagger. Ich bin am Ballen, so wie Boris Becker. So wie Hugh Hefner hab ich Bitches in der Villa. Fruity wie ne Strawberry oder Milkshake Vanilla. Das Sweet im Blunt ist green wie ein Greenscreen. Hustensaft, Jüngling, ja, ich fühl ihn. Lean, lean, lean, lean, lean, lean. Ich fühl mich selbst, yeah. Money überall, everywhere. Und ich zähle Geld. Cheers, ich habe Geld und das noch mehr als mein Slime Tiger Woods. Fliege jetzt nach Mailand und kauf dort dann meinen teuren Schmuck. Givenchy, Chanel, Fendi, Gucci, ich hab alles da. Selfies. Mit ner Spiegelreflexkamera, Hustler, ja, Boy, das hast du äußerst gut erkannt. Ich bin hier bei Ferragamo und kauf mir den Schuh, verdammt. Wie viel ich im Jahr verdiene, Homes, das willst du gar nicht wissen. Ich bin in der No-Sleep-Gang, doch habe Versace-Kissen. Wir sind mit MBZ in dem KDW und ballen da. Mein Babe guckt auf den Preis, doch ich sag, mach dir keine Sorgen, klar. Denn ich habe Moolah da, ja, ich bin verfickt reich, rich. Wie ich die Scheine aus dem Rari einfach rausschmeiß. Ich hab keine Träume mehr, alle in my dream. Gebe keinen Fuck mehr, sippin' auch mal lean. Wir sind crispy clean, guck wie wir jetzt durchstarten. Und die Hater tun wir dann mit unseren Durchschlagen. Ich hab Gucci-Taschen, Haute Couture. Ich hab Louis-Sachen, Haute Couture. Ich bin shoppen an der Côte d'Azur und ich kann nicht hinfallen, denn ich bin zu fly dafür. Ich hab Gucci-Taschen, Haute Couture. Ich hab Louis-Sachen, Haute Couture. Ich bin shoppen an der Côte d'Azur und ich kann nicht hinfallen, denn ich bin zu fly dafür. Ich hab Gucci-Taschen, Haute Couture. Ich hab Louis-Sachen, Haute Couture. Ich bin shoppen an der Côte d'Azur und ich kann nicht hinfallen, denn ich bin zu fly dafür.